The Beat Goes On, der junge Rio-Reiser singt Sonny and Cher. Eine Perle aus seinen Beat-Jahren, da covert er sich in Heimarbeit durch den angloamerikanischen Pop. Klar, Rio Reiser covert auch die Beatles. Sein Bruder Gerd Möbius zitiert ihn in seiner Biografie. Das sind wir, das sind die, die einfach sind wie Mädchen. Da sangen Jungen wie Mädchen, es war hart und weich zugleich. Es gab mir eine ungeheure Kraft. Hart und weich zugleich, das nimmt sich Rio Reiser zum Vorbild. Sein Bruder erinnert sich. Rio war in Nürnberg auf dem Gelandschen-Gymnasium, hat auch da sehr früh schon mit 14 Jahren ein kleines Weihnachtsspiel komponiert, war auch sehr früh begabt. Vom Weihnachtsspiel über eigene Songs in englischer Sprache hin zu ersten Gehversuchen auf Deutsch. Entstanden zwischen 1967 und 71. Da hört man nicht nur den Einfluss der Beatles, sondern auch den eines späteren Nobelpreisträgers für Literatur. Ich bin nicht krank, wenn ich dich liebe. Du bist nicht krank, wenn du mich liebst. Asphalt Cowboy, der junge Rio gibt den Bob Dylan und der Text ist eine Art Coming Out. Ein Coming Out, das nie rauskommt, damals. Das waren genau die Jahre, wo er also die Band auch schon so Tourneen gemacht hat als Tonscherben. Und er aber auch parallel auch große Probleme gehabt mit seiner Sexualität. Also einmal, dass er natürlich erkannt hat, dass er homosexuell ist und auch da natürlich Probleme hat mit Freunden, weil damals war es noch verboten eigentlich. Ja? Also das war, gab es noch den Paragraphen gegen Homosexualität. Es ist einer dieser vielen Widersprüche im kurzen Leben des Rio Reiser. Als Sänger der linksradikalen Band Tonsteine Scherben singt er revolutionäre Lieder, aber seine Homosexualität kommt nicht zur Sprache. Dafür umso mehr in vielen Songs, die jetzt auf Blackbox Rio Reiser zum ersten Mal veröffentlicht werden. Mit der schwulen Theatergruppe Brühwarm tingelt Rio in den späten 70ern über die Alternativbühnen und bringt viele Hetero-Männer ins Grübeln. Bin ich wirklich einfach nur hetero? Sie haben uns ein Gefühl geklaut und das heißt Liebe, denn unsere Liebe ist in ihrer Welt. Sie haben mir ein Gefühl geklaut, singt Rio Reiser mit Brühwarm in einem Musical namens Nymphomania mit doppeltem N. Die Songs haben Titel wie Greta Heiser und Zara Frustra, Heute blasen wir den Marsch, spielen Flöte auf dem Arsch oder auch He-Terrorist. Tja, so klingt der leicht ranzige Humor aus der Wortspielhölle. In der Späthippie-Linken der 70er ähnlich beliebt wie das infantile Udo Lindenberg-Deutsch. Noch einer dieser Widersprüche. Während die subkulturelle Vorherrschaft der Hippies ihrem Untergang entgegen kahlauert, unter Mitwirkung von Rio Reiser, da ist derselbe Rio Reiser zur selben Zeit dabei, als eine neue Subkultur die alte vom Hof jagt. 1978, Punk, New Wave, neue Sounds, neue Looks, neue Haltungen. Reiser steht mit einem Bein im Gestern und mit dem anderen im Morgen. Das Gleichzeitige im Ungleichzeitigen in West-Berlin hat einen Namen. Transplantis, eine schwule After-Punk-Show. Ich bin ein Transi. Weder Mann noch Frau. Transplantis, ein Theaterprojekt von Rio Reiser 1978. Das Trans in Transplantis bezeichnet nicht nur sexuelle Überschreitung, es steht auch für eine kulturelle Transitphase, eine Zeit des Übergangs. Transplantis, die schwule After-Punk-Show, wird im Berliner Thali-Kino aufgeführt. Im Publikum sitzen Sanyasins neben einem 13-jährigen Punk namens Ben Becker und Nina Hagen. Kassierer des Kinos ist Blixa Bargeld. Der spätere Sänger der einstürzenden Neubauten sollte 1996 im Spiegel den Nachruf auf Rio Reiser schreiben. Tonsteine Scherben waren die einzige Band, der es gelang, die Idee von Rockmusik 1:1 ins Deutsche zu übertragen. Blixa Bargeld ist einer von vielen, die sich auf Rio Reiser berufen. Es gibt ja kaum einen Künstler in Deutschland, der nicht Rio gecovert hat. Von Nena, alle haben es bisher gemacht, sogar Grönemeyer und auch selbst Udo Lindenberg. Also alle haben ja schon mal die Toten Hosen nicht, aber die haben auch schon einen gemacht. Keine Macht für niemand, stimmt. Stimmt. Und zu den vielen, die Rio Reiser gecovert haben, zählen so unterschiedliche Leute wie Marianne Rosenberg und die Terrorgruppe, Wir sind Helden und Fettes Brot, Xavier Naidoo und Britta. Ach, ich spring ins Leere, Halleluja, Schwester, ich hab den Text vergessen. Die Stadt Sterner aus Hamburg mit dem Tonsteine-Scherben-Song Jenseits von Eden. Auch für die sogenannte Hamburger Schule sind die Scherben und Rio Reiser ein wichtiger Bezugspunkt. Das gilt für die Brauthaut ins Auge wie für die goldenen Zitronen, für Blumfeld und Tokotronic. Die Hamburger Band Die Sterne beerbt Tonsteine-Scherben und überführt den Protestsong in die Gegenwart. Schreibt 1996 ein gewisser Benjamin von Stuckrad-Barre. Die Sterne als Erben der Scherben, dazu Frank Spilker, Sänger und Texter der Band. Hätten wir damals nicht so unterschrieben, weil wir hätten nicht jemand sein wollen, der einen Protestsong schreibt, weil wir wollten revolutionär sein und nicht protestieren. Auch 20 Jahre nach seinem Tod wird weiter gestritten um das Erbe von Rio Reiser. Die Blackbox ist ein faszinierendes Zeitpanorama, aber auch das Dokument einer zerrissenen Biografie. Scheinbar orientierungslos driftet Reiser hin und her zwischen linksradikalen Hausbesetzerszenen und dem biederen deutschen Schlagermilieu, zwischen queeren Subkulturen und drögem Deutschrock. Immer wieder singt er vom Rauskommen, vom Abhauen. Dass er raus will, wusste Rio Reiser genau. Aber wohin, das wusste er nicht. Wir müssen hier raus! Das ist die Hölle!